Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Matt Sweeney, der letzte Trapper. Songs you played for me. Sailing into the misty air, fading, bound for I don't know where. When I'm there, I'll see. And if I walk away, follow me. If I walk away, please follow me. Weightless, drifting through stars, I got faithless, woke in the dark, and I made this from my dream. Recreate me. Now comes the time when I'll need your truth to see. And if I walk away, please follow me. If I walk away, please follow me. Walk away. tales of a long ago lifetime, faces that once were mine thrown down by the sea. If I walk away, please follow me. If I walk away, would you please follow me? If I walk away, der Amerikaner Josh Groban, unterstützt von Matt Sweeney, dem letzten Trapper. Ich möchte euch und auch mir ersparen, an dieser Stelle all die Dinge aufzuzählen, mit denen unser Eins so aufgewachsen ist, mit einer Ausnahme. Und die betrifft den guten alten Western. Bonanza, Rauchende Colts, High Chaparral, Am Fuß der blauen Berge, all die Serien. Dazu die großen und auch weniger großen Spielfilme. Mit John Wayne, Clint Eastwood und wie sie alle heißen. Zugegeben, meine größte Sympathie galt eigentlich immer den Indianern, soweit die sich denn überhaupt sehen ließen. Eine gewisse Bewunderung empfand ich auch für die Trapper. Diese oft namenlose Kerle, die gerne auch mal eine Postkutsche überfielen, eine Bank ausraubten oder aber einfach mit ihren Gäulen gemächlich durch eine Schlucht ritten, um abends dann haltlos betrunken am Lagerfeuer einzuschlafen. Jeden Tag woanders, kein Job, keine Familie, nur ein Sattel, ein Gaul, ein Revolver und ein Winchester-Gewehr. Mir gefiel dieser Way of Life, morgens nicht wissen, wo man abends ist. Häufig auf der Flucht, wahlweise vor der eigenen Geschichte oder aber dem Sheriff und seinen Leuten. Gegen Ende des Films kam dann meistens Richard Widmark hinter der Deckung eines Felsens hervor und jagte diesen Outlaws eine Kugel in die Brust. Das war natürlich weniger schön. Dennoch bleibt festzuhalten, das Leben eines Trappers, im Prinzip hatte das schon seine Reize. Left me outside in the thorn. Musik hier, gerade gehört von der amerikanischen Band Six Organs of Admittance aus ihrem Album Shelter from the Ash. Mit an Bord bei dieser Produktion Matt Sweeney, der letzte Trapper. Nun kann niemand sein Leben damit verbringen, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie eine Postkutsche überfallen. Das Leben hält mehr bereit als nur Wild West-Filme. Selbst ich habe das irgendwann festgestellt. Gleichwohl aber auch erkannt, dass weit mehr als 100 Jahre nach der Zeit des Wilden Westens so ein Trapperleben innerhalb der Bedingungen unserer heutigen Zivilisation durchaus möglich ist. Auch ohne Pferd und Revolver. Ich bewundere zum Beispiel seit jeher Session- oder auch Studiomusiker, die nirgendwo so recht zu Hause sind. Da ist keine Band, mit der sie durch die Jahre und immer neue Alben reiten. Im Gegenteil, Herumstreuner, das sind sie, die immer dort anheuern, wo man auf die Schnelle für einen überschaubaren Zeitraum mal eben jemanden benötigt. Jemanden wie sie. Einen ohne jede Ideologie. Say it, I play it. Sag, wie du es willst und ich spiele es genauso. Trommler, Gitarrist, was auch immer. Ihre Namen findest du bestenfalls im Kleingedruckten eines Booklets. Oft weit noch hinter den Danksagungen an Freunde, Familie und zahllose andere Bands. Wenn sie live auf der Bühne stehen, als Gastmusiker einer Tournee, wird ihr Name am Ende der Show kurz ins weite Rund gerufen. Aber der Beifall ist oft so überlaut, dass man rein gar nichts versteht. Wie heißt der? Wer denn? Der da hinten in der Ecke. Keine Ahnung, den Namen habe ich nicht verstanden. Session, Studio, Mietmusiker. Gelegentlich habe ich solche Leute kennengelernt. Earl Slick etwa, Gitarre. Slick hat mehrfach an der Seite von David Bowie gespielt. Er war im Studio mit John Lennon kurz vor dessen Tod. Als ich ihn, Earl Slick, einmal traf, Anfang der 90er Jahre, spielte er gerade in einer Hardrock-Band aus Los Angeles, bei deren Musik vermutlich sowohl Bowie als auch Lennon die Augen verdreht hätten. Little Caesar hieß die Band. Ihr damaliges Album trug den Titel Influence, Einfluss. Es war die Zeit, in der, wenn nicht alle, so doch viele Bands plötzlich wieder so klingen wollten wie Led Zeppelin damals in den 70er Jahren. Das Beste, was diesen Truppen passieren konnte in jenen Tagen, war ein Produzent wie Rick Rubin. Wahlweise auch Andy Wallace oder aber Bob Rock. Genau den, letzteren also, hatten Little Caesar für das Debütalbum gewinnen können. Später begab die Band sich unter die Fittiche von Howard Benson, auch der, in Klammern Bon Jovi, keine schlechte Adresse. Earl Slick freilich, der blieb nur kurz. Nach einem Jahr verschwand er vom Radar. Ein Trapper, einer, wie er im Buche steht. Hier mit Little Caesar und dem Titel Slow Ride, der langsame Ritt. Cause Little Caesar, Slow Ride, der langsame Ritt. Das Leben eines Tour-Studio-Session-Musikers. Das muss wunderbar sein. Du lebst in London, Los Angeles, hast da so ein kleines Apartment, checkst nachts noch kurz deine Mails und stellst fest, irgendwer braucht dich dringend für eine 10-Tage-Tour durch Europa oder aber 2 Titel im Aufnahmestudio irgendwo. Fraglich allerdings ist schon, ob es diesen Musiktrapper in der beschriebenen Form so auch jetzt und hier überhaupt noch gibt. Von Earl Slick jedenfalls habe ich lange nichts mehr gehört. Und Nicky Hopkins, den es damals von den Rolling Stones über die Kings bis hin zu den Beatles in und auf etliche Studios und Bühnen gezogen hatte, ist längst verstorben. 1994. Es ist ja bei näherem Hinsehen auch nicht alles angenehm im Leben eines solchen Musikers. Hin und wieder nämlich muss er oder sie sich einem handfesten Casting unterziehen, einer sogenannten Audition, also Vorspielen unter den gestrengen Augen und Ohren des Managements oder aber des Bandleaders. Was also tun? Kneifen? Das hat wenig Sinn. Die eigentliche Triebfeder eines Session-Musikers nämlich ist meistens Geld. Oder genauer, kein Geld. Geldknappheit. Hier beginnt beispielsweise die Story des Bassisten Juan Alderete, die er überschreibt mit Meine Probe mit Billy Corgans Swan. Next to me. Matt Sweeney, der letzte Trapper. Zur Erinnerung, Billy Corgan, Kopf der Smashing Pumpkins, hatte 2001 das Bandprojekt Swan aus der Taufe gehoben. Dem Bassisten Juan Alderete ging es zu der Zeit nicht sonderlich gut. Ich spielte in gleich zwei Bands, schreibt er, Big Sir und Distortion Felix. Keine der beiden Gruppen warf sonderlich viel Geld ab. Jemand namens Barry Squire vermittelte mir dann eine Probesession mit der neuen Band von Billy Corgan, Swan. Da fehlte denen wohl noch ein Bassist. Ich fuhr also runter nach Santa Monica und traf auf Billy und den Schlagzeuger Jimmy Chamberlain. Corgan gab mir die Hand und äußerte sich ausgesprochen positiv über unser Big Sir-Album. Daraufhin fühlte ich mich verdammt gut und schob alles, was ich bis dahin über Corgan gehört hatte, beiseite. Angeblich war er ja ein verdammt schwieriger und launischer Typ. Vor mir hatten sie bereits einen anderen Bassisten getestet. Der verließ jetzt den Raum und ich sagte ihm, er sei ein verdammt guter Mann. Zu meiner Überraschung allerdings musste ich dann feststellen, dass Billy Corgan an der Probesession gar nicht teilnehmen würde. Während Chamberlain bereits hinter seinen Drums hockte, lag Corgan auf einem Sofa und ließ sich den Rücken massieren. Von einer Frau der Plattenfirma, wie ich erfuhr. Die Gitarre bediente stattdessen Matt Sweeney. Den kannte ich von dessen ehemaliger Band Chavez. Wir begannen also zu spielen. Ich versah meinen Sound mit einer ganzen Reihe von Effekten, hatte einiges an Geräten in der Hinsicht mitgebracht. Plötzlich erhebt Billy Corgan sich von seinem Sofa, kommt zur Bühne und sagt übellaunig in meine Richtung, können wir bitte einfach nur spielen? Wir jammten also ein paar Takte weiter. Dann rief Corgan plötzlich, er hätte jetzt keine Lust mehr, sich das alles anzuhören, sank zurück auf sein Sofa und ließ sich weiter massieren. Ich tauschte meine Adresse mit Matt Sweeney, verließ den Raum und hörte später, die Bassistin Paz Lanchentin hätte letztlich den Job bekommen. Matt Sweeney traf ich erst Jahre später einmal wieder, als ich mit The Mars Volta in New York spielte und er dort mit dem Rapper und Hip-Hop-Produzenten LP abhing. I seen this kid walking on the street. I was like, wait. Bumped into this kid I knew. He all finna walk strange. So I go on the blood on his laces so this cat can save face. The dunks and the gaze stayed in a long gray haze. And a lump in his pocket talked to the ox that he clutched safe. So I saluted him there, waiting for the A. Trapped in an empty platform without the option to escape. Gave him a stand and yo, what up man, how you landing? And the hypnotized response was no surprise. Yeah, we all do, that's a standardized refrain. But also really real man, good to see you. Really, what the dilly deal? Boots, boss screwed the pooch, asked too much, knew the truth. On the train now, in caboose, in his brain now, no recluse. 80 blocks to uptown spot, destination vocal booth. Metro card like, you'll get what you paid for, stupid. No excuse. Pulled his hoodie off his cabbage, rugged practical. He began to fancy the words I mistakenly jostled loose. The stogie he brazenly lit where he sit looked legit. But when the flame touched on the tip, I could smell it of another nit. He leaned his head back and inhaled the newbie dip and said the whole design got my mind crying. If I'm lying, I'm dying, shit. This is the sound of what you don't know, killing you. This is the sound of what you don't believe, still true. This is the sound of what you don't want, killing you. Motherfucker, cop a filler too. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, killing. This is a sign of what you don't want, killing you. Motherfucker, cop a filler too. Thank you. Matt Sweeney, der letzte Trapper. Wer ist eigentlich Matt Sweeney? Der im gerade gehörten, zumindest angespielten Titel von LP aus dem Jahr 2007 kaum hörbar Gitarrensounds einstreut. Vor 3 Wochen hätte ich die Frage so nicht beantworten können, hätte womöglich auf Schauspielerei getippt. Matt Sweeney, George Clooney. Dabei saß der Mann mir bereits leibhaftig gegenüber. Irgendwann vor mehr als 10, 12 Jahren, in den 90ern, als er noch mit der New Yorker Band Chavez spielte und einige Tage in Deutschland weilte. Der Zufall will es, dass einer seiner Bandkumpane aus jener Zeit an dieser Stelle hier zuletzt ebenfalls eine Rolle spielte, Clay Tarver. Der nämlich hatte als Journalist zuletzt die unglaubliche Geschichte von Jason Everman publiziert, einem Mann, der nach seinen jeweiligen Kurzzeit-Gastspielen bei Nirvana und Soundgarden in die Armee gegangen und als Elitekämpfer dort zu jenem Ruhm gekommen war, den er als Musiker nicht wirklich hatte erlangen können. Nun aber Matt Sweeney, der letzte Trapper. Gestolpert bin ich über den Namen jetzt noch im Kleingedruckten. Nun ja, wo auch sonst. Das sind die kalten Tage, man sitzt so zu Hause herum, hört Musik, blättert im Booklet eines Tonträgers, alles sehr gediegen. Und dann, plötzlich dieser Name, kurze Zeit später, wird daraus ein Fass ohne Boden. Oder, um auf den eingangs gewählten Begriff noch einmal zurückzukommen, einer der vermutlich letzten Trapper dieser Tage. Ohne Pferd, ohne Sattel, ohne Knarre, stattdessen mit Gitarre. You can walk in the pine trees, you can sit down, you can hold the earth in your hands, you can run from all this, you can go the long way. You can carry my weight the whole way down. As the crow flies straight, holds me in his gaze. As he rises to his fate, we can do the same. Try not to visualize all the people's eyes and the compromising ways. And as I leave them far behind, I try to hide the root of my escape. You can sit in the pine tree. You can sit alone. You can breathe a sigh of silence in the woods. You can bawl your heart out, make your feelings known. Things the grass already knows. As the crow flies straight, he rises to his fate. We can do the same. I try not to visualize all the people's eyes and the compromising ways. And as I leave them far behind, I try to hide the root of my escape. Matt Sweeney, der letzte Trapper. Den Briten Jake Buck, gerade gehört, hat es für die Aufnahmen zum 2. Album Shangri-La in die USA verschlagen. Rick Rubin hat produziert und gleich auch noch einen Musiker geliefert, der hier Akzente setzt. Matt Sweeney. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Rubin ihn, Matt Sweeney, mit ins Boot holt. Bereits bei Aufnahmen mit dem Klassik-Popstar Josh Groban, ganz relativ zu Beginn der Sendung gespielt, hat dieser Sweeney assistiert. Ebenso bei der Neuausrichtung der in die Jahre gekommenen ehemaligen Hitparadenlegende Neil Diamond, die ja ebenfalls Rick Rubin inszeniert hatte. Macht Matt Sweeney also alles, wofür man ihn bezahlt? Jein, könnte man vielleicht sagen, denn teilweise kennt er die Künstler überhaupt nicht, mit denen er sich einlässt. Zumindest im Fall von Josh Groban ist das wohl so gewesen. Sweeney hat dann zunächst einige Leute zu Groban befragt, sich dessen für ihn schon sehr gewöhnungsbedürftige Musik zu Gemüte geführt und dann, als es allgemein hieß, dieser Groban sei trotz seiner Millionenverkäufe ein verdammt netter Kerl geblieben, sich auf die Sache eingelassen. Matt Sweeney, ein Topper also nicht unbedingt mit einem Killerinstinkt, sondern eher einer, der schlicht nette, aufgeräumte Typen mag. Pretty amazing grace is what you showed me. Pretty amazing grace is who you are. I was an empty vessel. You filled me up inside. And with amazing grace restored my pride. Pretty amazing grace is how you saved me. And with amazing grace, reclaimed my heart. Love in the midst of chaos, calm in the heat of war, showed with amazing grace what love was for. You forgave my insensitivity and my attempt to then mislead you. You stood beside a wretch like me. Pretty amazing grace was all I needed. Stumbled inside the doorway of your chapel, humbled and awed by everything I found. Beauty and love surround me, freed me from what I feared. Asked for amazing grace and you appeared. You overcame my loss of hope and faith. Gave me a truth I could believe in. You led me to a higher place. Showed your amazing grace when grace was what I needed. In a mirror I see your reflection. Open a book, you live on every page. I fall and you're there to lift me. You share every road I climb. And with amazing grace you ease my mind. I came to you with empty pockets first. Returned, I was a rich man. Didn't believe love would quench my thirst. But with amazing grace, you showed me that it can. In your amazing grace, I had a vision. If found in dirt and sand, put a stone in outstretched hand, force the fingers into fist, and kiss softly lifeless wrist, It was good, it was hard. Life in muscle caked with lard. Don't care how good or what worth. Holding hand and help me go back into the earth. Called back through cracked lips. Turned to see decay. Childbearing, manly shouting high, and lifeless silent once close by. It was good, it was hard. Life in the snow caked with art. Don't care how good or what word. Holding hand and held to go back into the earth. When the hand caresses you and you deny it, knowing you have eternity before you, knowing you have eternity before you, knowing you have eternity before you. Matt Sweeney, der letzte Tropper. Warum wohl greift Altmeister Rick Rubin, der als Produzent durch etliche, sehr verschiedene Passagen gegangen ist, von Beastie Boys, Public Enemy und Slayer bis hin zu Johnny Cash und Neil Diamond, warum greift er auf Matt Sweeney zurück, immer wieder? Das kann auch Sweeney selber nicht mit letzter Sicherheit beantworten, vermutet aber, es läge an seiner Zusammenarbeit mit Bonnie Prince Billy, die ich hier eben gerade ausschnitthaft auch einmal gespielt habe, die, diese Zusammenarbeit, die bei Rubin seit jeher auf offene Ohren gestoßen sei. Er lässt mich machen, sagt Sweeney, und ja, ich bin ein Sideman, ein Seitenmann. Ich verspürte nie das Bedürfnis, auf Biegen und Brechen den Kopf des Ganzen abgeben zu müssen. Manche Leute denken, wenn Sweeneys Name fällt, an seine Anfänge, damals in New York. Sweeney war damals Mitglied eines ausgesprochen unorthodox vorgehenden Trios im Kontext Hardcore, Punk, Pop. Skunk hieß die Band. Zwei Alben hat sie meines Wissens hinterlassen. Für mich war es angesichts dieser Sendung eine spannende Frage, ob ich zumindest eins dieser beiden Alben innerhalb meiner Sammlung wohl würde finden können. Zunächst sah das nicht sonderlich gut aus, denn alles, was ich fand, hörte auf den Namen Skunk and Nancy. Und diese Band kann ich weder hier noch anderswo in diesen Zeiten sonderlich gut gebrauchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Am Ende wurde ich dann doch fündig. Bei den Vinyls. Skunk. Lange nicht mehr gehört. Und ich muss ehrlich sagen, klasse. Left behind. If your heart's oppressed, then safety guess that we're in for a very hard time. Cause I'm stuck in a tool, celebrated fool, the thought of you be mine. Doing what you do best. side. You were glad to know that you're the first on the line. You know it's not a surprise. Sitting in a shoe and a cop's in love. And I can see through the haze that I shouldn't gaze in the visions I can only dream of. You're soft and sweet, just a little petite, and rub off in the right vein. And our passionate power, the love turns sour when you call me by another name. Doing what you said. Not a Musik von der New Yorker Band, natürlich längst verblichen Skunk, deren drei Musiker allesamt übrigens auf den Vornamen Matt hörten. Auf der CD-Version dieses Albums, das ich hier gerade entsprechend als Vinyl gespielt habe, Late heißt es, findet sich übrigens zusätzlich eine Coverversion des Iron Maiden-Titels Wrathchild. Ja, Matt Sweeney ist auch Metal-kompatibel. Während der nur kurze Zeit währenden Zusammenarbeit mit Billy Corgan, bei dessen Band Swan, wurde ebenfalls ein Maiden-Titel aufgenommen, als Beitrag zum Soundtrack des Films Spun, Maidens The Number of the Beast. Als B-Seite einer Swan-Single soll der Track mal veröffentlicht worden sein. Nichts Großes also. Den wirklichen Metal-Trip hat Sweeney entsprechend anderswo angetreten. Im Verbund nämlich mit dieser Band aus New York, Early Man, 2005. Death is the answer to my prayers. Yeah. Your brain is washed just like your Matt Sweeney, der letzte Trapper. Hier gerade gehört an der Seite von Cat Power. Sogar auf einem Album von Kid Rock kann man ihn hören, dessen alte Band Chavez fielen damals eine Spur zu Ahead of Its Time, etwas zu weit der Zeit voraus erschien. Die Band nicht von Kid Rock, Chavez, sondern die von Matt Sweeney natürlich. Salopp könnte man sagen, diese Gruppe Chavez verstand es mitunter, drei völlig unterschiedliche Songs zu einem zu verdichten. Und das in oft nicht viel mehr als 2 Minuten. Chavez-Titel schlugen auf eine Art kreuz und quer, dass es in der Tat nicht immer das reine Vergnügen mit dieser Band war. Vor 3 Jahren haben sich die ehemaligen Mitglieder wohl nochmal getroffen in Las Vegas. Clay Tava, der damalige Chavez-Gitarrist Matt Sweeney, spielte in der Band Bass, hat seinen Kindern später wohl nie von seinen Jahren als Bandmusiker erzählt. Sweeney findet das ziemlich cool. Er selber ist mit dem Indie-Rocker Ted Leo zur Schule gegangen. Sweeneys Stiefbruder hat dessen Schwester später geheiratet. Und Ted Leo ist an dem Abend in Las Vegas inmitten der Feierlichkeiten wohl ans Mikrofon gestürmt und hat mit einer Mischung aus Gesang und Freestyle-Rap darüber berichtet, wie Sweeney ihn damals mit dem Zinker bekannt gemacht hätte. Bevor wir allerdings hier jetzt mit alten Kriminalfilmen rund um Edgar Wallace ein neues Fass aufmachen, sei erklärend hinzugefügt, H.P. Zinker oder H.P. Zinker ist in diesem Fall gemeint, das eine Zeit lang geradezu kultig verehrte New Yorker Duo um die beiden Österreicher Hans Platzgummer und Andy Pümpel. Die beiden haben es irgendwann gelassen, frei gewissermaßen nach einem Song von Chavez aus eben jener Zeit. Break up your band. Löst deine Band auf. Eins nämlich hatte diese letztlich erfolglose Band durchaus. Und das über den Tag hinaus. Einfluss. Influence. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.